WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Talkwoche. Wir fangen jetzt heute Montag zunächst hier im Radio alleine an und um 1.07 Uhr ungefähr kommt das WDR Fernsehen dazu. Freitemennacht, wie immer montags. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist Thomas. Thomas ist 48. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen oder guten Abend, Jürgen Domian. Hallo. Ja, Thomas. Weswegen rufst du an? Ich bin gerade noch ein bisschen nervös. Das vergeht gleich. Ja. Ich habe gerade ja eben gesagt, also es ging sehr schnell. Ich wollte gern mit dir reden über die Landtagswahlergebnisse von gestern am Sonntag in den drei Bundesländern. Aus welchem Bundesland rufst du denn an? Ich rufe aus Hessen an. Und wir hatten ja vorletztes Wochenende Kommunalwahlen. Genau. Ja. Und da ging es ja auch schon richtig ab mit der AfD. Richtig, genau. Die hat da ganz schön zugelegt, in den Städten und so weiter, halt vor allem, ne? Kleinere Gemeinden wahrscheinlich. Wo lebst du genau in Hessen? Du wirst lachen, mit 7 Minuten bin ich in Mainz. Ah. Also das ist Rheinland-Pfalz, das ist Nachbarland. Ja. Ne? Ja. Thomas, wie hast du denn jetzt die Wahlen aufgefasst gestern? Ich muss sagen, in Rheinland-Pfalz hat es mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass da die Frau Klöckner doch da die Nase vorn behält und gewinnt. Es war ja dann so kurz nach 18 Uhr, ich hatte den Fernseher um 17:30 angemacht, um dann eben zu sehen, wie die ersten Hochrechnungen sind. Und da war doch die SPD doch mit 5-6% weit vorne, was mich eigentlich auch persönlich gefreut hat. Bist du ein Anhänger der SPD oder ein Sympathisant der SPD? Ich sag mal, mit Bauchweh. Ich hab früher eigentlich immer SPD gewählt, aber ich bin nicht mehr so, ich würde mich im linken Flügel der SPD würde ich mich so zugezogen fühlen. Ich bin kein Parteimitglied. Ja. Aber ich fand es halt schon besser, weil man liest ja Zeitschriften, Zeitungen, in Rheinland-Pfalz läuft es ja, ist es bisher ganz gut gelaufen mit der rot-grünen Regierung. Was mich halt geärgert hat, ist, dass Frau Dreyer so sehen Sieger aus, dann da so ging halt 7-7. Das feiern wir erstmal, hat auch der Herr Kretschmann gesagt. Und das hat mich gestern sehr, sehr geärgert, den ganzen Abend über. Ich fand bei dem Wahlergebnis gestern, also ab den Hochrechnungen, also 18:30, 19 Uhr, da gibt's nichts zu feiern. Eben weil die AfD so einen unglaublichen Erfolg davon getragen also, hat. Also du sagst, dass eigentlich Frau Dreyer und Herr Kretschmer hätten eher sich zurücknehmen müssen aufgrund diese Wahl auch geworfen hat. Ah, ja. Ja, sehr starke Schatten. In Sachsen-Anhalt ja ganz, ganz besonders. Ne? Aber fast 25%. Ja, aber ich finde, die beiden haben auch ein Recht darauf, nach so einem harten Wahlkampf sich ein bisschen zu freuen, finde ich. Ja, aber dann Party machen, feiern, ich weiß nicht. Als Politiker, es geht nicht ums Feiern. Es geht um ganz konkrete Probleme, die Menschen überall in der Bundesrepublik Deutschland betreffen. Thomas, was glaubst du, hat diese Wahl, welche Auswirkungen hat diese Wahl auf unser politisches Leben, unsere Gesellschaft? Aufgrund der großen Gewinne der AfD, meine ich. Keine gute. Ich denke, wir gehen in eine ganz falsche Richtung. Ich halte das für sehr problematisch. Ich muss dazu sagen, das wollte ich auch sagen, ich bin selbst, meine Mutter kommt aus Schlesien. Die ist Ende der 50er Jahre das war dann in Polen gewesen, war selbst Flüchtling, also beziehungsweise ausgewandert. Das hat jahrelang gedauert. Damals, also das war meine Oma und meine Mutter und meine Mutter und ihr Bruder, da gab es so gut wie gar keine Unterstützung. Ich habe da oft drüber, also ich mich interessiere solche alten Geschichten auch, ne? Gab es 50 Mark, glaube ich, 100 D-Mark Begrüßungsgeld, das war's dann auch. Dann hast du auf deinen eigenen Beinen gestanden, musstest gucken, wie du davon kommst. Sie waren auch Kriegsflüchtlinge in dem Kriegswinter 44-45. Ich finde, es geht in eine ganz schlechte Richtung. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen sauer, das darf man, glaube ich, gar nicht so laut sagen, ein bisschen auf, also ich muss sagen, diese schlimmen Auswüchse in Ostdeutschland, leider scheinbar in Sachsen, ist also hochbedenklich. Ich bin wirklich, also ich habe Frau Merkel oder die CDU nicht gewählt, aber was letztes Jahr so im Spätsommer ablief, als sie in den, ich weiß nicht, wie der Ort hieß, aufs Übelste diese Endlosigkeit, dass die Menschen wirklich überhaupt keine, es ist eine Diktion da, eine Wortwahl von Volksverräter, Volksschädling, das ist eine Nazi-Wortwahl. Ich glaube, der Bundespräsident wurde neulich auch nicht so fröhlich empfangen. In Bautzen war es genau, ja. In Bautzen, er war irgendwie in Bautzen, war eine Einladung, ist auch aufs Übelste beschimpft worden. Aber die AfD hat eben in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch richtig abgesahnt und wie du gerade auch gesagt hast, sagtest natürlich in Hessen auch. Also es ist kein Ost, es ist kein Ostphänomen. Ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit Protestwahl war mit der aktuellen Flüchtlingspolitik. Ja, das glaube ich auch. Jetzt geht es ja darum, dass sie sitzen jetzt in den Parlamenten und nun müssen sie zeigen, was sie können, was sie wollen, wer sie sind. Richtig. Und sie müssen endlich dann auch mal ein Programm vorlegen und daran wird man sie messen. Ich hoffe es doch sehr, dass man sie daran mal messen kann. Jetzt müssen die arbeiten. In den Parlamenten wird gearbeitet. Das ist ja nicht so, dass du einfach nur Opposition machst, sondern du musst doch wirklich Vorschläge bringen und sagen, wie kann man es besser oder zumindest anders machen. Und ich glaube, mit diesen ganzen diesen demagogischen Sprüchen, die so halt, also man hat es ja mitbekommen, ich weiß jetzt nicht, wie die eine Vorsitzende hieß, man soll auf die Flüchtlinge notfalls schießen. Das hört wahrscheinlich dann auf, denn dann würden sie... Frau von Storch war das. Ja, von Storch, richtig. Die war, glaube ich, gestern Abend doch bei Anne Will. Genau, die war gestern auch, ja. Und da hat das aber wieder zurückgenommen, muss man korrekterweise sagen. Zurückgenommen, das stimmt, ja, richtig, da stimme ich dir zu. Da müssen die zeigen, was sie können. Also... Vorschläge kommen, aber trotzdem finde ich irgendwie, ich weiß nicht, was wir in Deutschland wollen und dass diese veröffentlichte Meinung, muss man ja auch sagen, dass so eine Angst geschürt wird, diese Rattenfänger, diese Demagogen. Gut. Und ich möchte auch ganz kurz noch was weiter sagen. Ich finde auch, wir sind ja jetzt nun mal eine Europäische Union von 28 Ländern. Mhm. Ich finde auch, dass die Nachbarstaaten von uns in Deutschland, besonders der Herr Hollande oder Hollande, wie er heißt, die Frau Merkel, also und damit auch die Bundesregierung, auch Deutschland im Stich gelassen hat. Thomas, ich danke dir für deine Meinung und für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, nun ist das WDR Fernsehen auch dabei. Ich grüße euch sehr herzlich und wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Das ist die letzte Woche vor unserer kleinen Osterpause. Aber die ganze Woche ist so, wie ihr sie kennt. Und ihr kennt es, dass wir montags mit einer freien Themennacht anfangen und so auch heute. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Susanne. Susanne ist 48. Guten Morgen, Susanne. Hallo, guten Morgen. Hallo, Susanne. Schön, dass du da bist. Was reden wir? Ja, und zwar, mir ist eigentlich was Wunderschönes passiert. Ich habe nach 33 Jahren endlich, nach langem Suchen, meine Jugendliebe wiedergefunden. Wir wurden vor 33 Jahren getrennt durch meine Eltern, weil die umgezogen sind. Und dann gab es halt eben kein Internet, kein Handy. Also man konnte sich nicht mehr so kontaktieren wie heute. Mhm. Und ich habe gesucht und gesucht und immer wieder gesucht und durch Zufall dann seine Schwester ausfindig gemacht. Ja, und jetzt sitzt der Liebe leider in Haft. Ach. Und ja, und jetzt bin ich eigentlich froh und irgendwie total traurig. Aber nochmal, wie hast du es jetzt endgültig dann ausfindig gemacht? Ich habe die Schwester gefunden bei Facebook und habe sie angeschrieben im letzten Jahr. Und bei mir ist dann auch ganz viel passiert. Ich bin eigentlich noch verheiratet, habe mich dann urplötzlich von meinem Mann getrennt, wie so fremdgeleitet. Das war gar nicht alles geplant. Noch bevor du ihn gefunden hattest? Genau, ich habe dann, bevor ich ihn gefunden habe, irgendwie so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie ausziehen, habe mir eine Wohnung geholt, leider eigentlich an Panikattacken, kann gar nicht mit alleine sein. Und habe einfach diesen Schritt gemacht und am 21. Februar 2016 meldet diese Schwester sich zurück. Und dann habe ich ihn gefunden und jetzt ist er in Haft. Jetzt erzähl mir nochmal, bevor wir auf die Haft eingehen, was das damals für eine Jugendliebe war. Wart ihr wirklich zusammen? Ja, wir waren zusammen. Wie lange? Zwei Jahre. Also ich hab den mit 13 kennengelernt. Wir waren irgendwie unzertrennlich schon damals. Und mein Stiefvater, der war beim Bund. Und damals ist man ja noch vom Bund überall hin versetzt worden, also bei der Bundeswehr. Mhm. Ja, und der ist dann in Saarland versetzt worden. Also ich habe in Koblenz damals gelebt und jetzt dann halt im Saarland. Und da ging es ja als Kind, ich wollte nicht mit. Er hat mich da noch eine ganze Nacht auf dem Dachboden versteckt, damit die mich nicht mitnehmen. Aber am anderen Tag kam die Polizei und hat mich abgeholt. Ne? Und dann hat er mich nie wieder gesehen. Ach so, und so kamt ihr dann auseinander. So kam die Trennung zustande. Von 13 bis 15? 13. Ja, Lebensjahr bis zum 15. Gut, das war ja... ungefähr. Bitte? Ungefähr? Ja, kann man. Das war ja dann fast eine kindliche Jugendschwärmerei. Genau, so kann man das nennen. Und ich habe den immer gesucht. Immer. Habt ihr denn damals dann noch eine Weile irgendwie telefoniert oder Briefe geschrieben? Gar nichts, das ging ja nicht. Weißt du, man hatte ja früher nicht wie heute Handy oder so, gab es ja nicht. Doch, nee, aber es gab... Telefonkäuschen. Ja, genau, aber es gab Briefkästen, gab es schon. Ja, aber ich bin dann ins Saarland gekommen und war ja erstmal abgeschottet. Ne? Dann haben die mich mit 16 in Palm gesteckt. Mhm. Da konnte ich dann auch nicht schreiben, wie ich wollte. Ich war ja im geschlossenen Heim. Und, ja, und dann hat sich das so versandet, das Ganze. Genau, und dann hatte ich irgendwann mal wieder dran gedacht. Dann habe ich mal angerufen bei seiner Mama. Dann hat die gesagt, ja, dem ging es ja lange nicht gut. Ich soll ihn jetzt in Ruhe lassen. Der wäre jetzt verheiratet. Ne? Ich soll mich da raushalten. Ach so, also so viel später hast du da nochmal angerufen. Ja, ja. Du hast ihn nicht aus dem Kopf bekommen. Nein, gar nicht. Und er mich ja angeht, also wir haben jetzt geschrieben, und er schreibt mir, er auch nicht mehr. So, jetzt also kommen wir mal zum Jetzt-Zustand. Er sitzt im Knast. Warum sitzt er im Knast? Oh, also, weißt du, so genau, ich weiß es auch nicht so genau. Also irgendwie Drogen und keine Ahnung, schiefe Bahn, schiefer ging es wohl nicht. Ne? Aber ihr schreibt miteinander? Ja. Jetzt, ja. Ja. Gott sei Dank, wenigstens das habe ich, ja. Ja, und hast du ihn denn in dem Brief nicht mal klar gefragt, was ist denn da los mit dir, Warum sitzt du? Also er hat mir geschrieben, dass als ich damals weg musste, er dort ziemlich geschockt war. Damit hat er ja nicht gerechnet. Und dann ist noch sein Papa gestorben. Und danach ist er auf seiner schiefen Bahn nicht mehr zu stoppen gewesen. Ja. Er hat keinen Halt gehabt. Und so ging das mir eigentlich auch immer haltlos in der Gegend rumgerannt. Wie? All diese vielen, vielen, vielen Jahre? Ich meine, du bist jetzt 48. Ja. Er ist wahrscheinlich ungefähr auch so alt wie du. 49. Ja. Er hat nie einen Halt gefunden in seinem Leben, nie etwas Normales gemacht? Nee, nicht wirklich. Das also keine Ausbildung, kein Beruf? Doch, das hat er jetzt, doch. Im Knast konnte er das wohl irgendwie machen. Also der hat halt... Okay, aber nochmal gefragt, warum sitzt er im Knast? Ja, wie gesagt, Drogen. Ja gut, aber... Kriminalität. Bitte? Weißt du, so genau habe ich natürlich nicht gefragt, weil vom 21. Februar bis jetzt ist noch nicht so lang. Mhm. Man kann ja natürlich dann nicht so ins Haus reinfallen. Wie lange sitzt er denn noch im Knast? Ja, weiß man auch nicht. Also kürzestes wären 2 Jahre, längstens 5. Ne? Also so genau ist noch nichts entschieden. Wie viel Mal hast du denn jetzt mit ihm geschrieben? Ich habe jetzt 8 Briefe. Ach, na gut, das ist schon eine ganze Menge. Da kann man ja einiges erfragen. Ja, aber da, weißt du, da geht's ja im Moment erstmal drum, um dieses Märchen, dass man sich wieder getroffen hat und um dieses Schlimme, dass man schon wieder getrennt ist. Mhm. Du hast gerade so eine Bemerkung gemacht, dass es dir damals dann auch nicht so sehr gut ging. Und du hast jetzt gerade Drogen bei ihm genannt. Bist du auch irgendwie in die Drogenszene vielleicht oder Alkohol? Ja. Ja. Ich war, ich habe ganz früh geheiratet. Ich habe ja auch immer Halt gesucht, aber bei den falschen Menschen halt. Ne? Und habe dann auch mit Drogen zu tun gehabt. Welche Drogen hast du genommen? Speed, also Amphetamine, Haschisch, Koks, Alkohol Tabletten, auch. Überwiegend Tabletten halt. Benzodiazepin. Ja. Alkohol auch? Gesoffen. Ja, Schnapp. Und heute, wie stehst du heute da? Ich bin seit 25 Jahren clean. Das Einzige, was mir geblieben ist, sind generalisierte Ängste und Depressionen, die mal mehr oder weniger schlimm sind. Aber immerhin, 25 Jahre clean ist ja schon eine tolle Leistung. Ja. Gratulation. Ja, danke schön. Das ist schon war so ein harter Weg, ja. Wie sieht das denn bei ihm aus mit Beziehungen und Kindern? Also soweit ich weiß, war er wohl verheiratet, hat Kinder, aber die sind schon groß. Mhm. Ich weiß auch nicht so viel. Im Moment sind wir ja damit beschäftigt, überhaupt zu gucken, was das jetzt ist, was wir da haben. Ja. Weil das ja schon für beide Seiten sehr merkwürdig ist. Allerdings, ja. Jetzt stellt sich auch die Frage, wie geht das weiter? Willst du, das weiß ich nicht. Willst du diesen Traum vielleicht verwirklichen, mit ihm mal zusammen zu sein? Ja. Und da würdest du auch noch 2, 3, 4 oder noch längere Jahre auf ihn warten? Ja, ehrlich. Ja, dich. Mache ich. Und dir ist auch egal, weswegen er im Knast ist, wenn du dann noch Details erfährst. Ja, ist mir egal. Ich kann gar nicht anders. Das ist ja das Schlimme, deswegen wollte ich ja anrufen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann ja gar nicht anders. Weißt du denn, in dieser Geschichte keine Wahl. Weißt du denn überhaupt, wie er aussieht heute? Ja, ich war am Samstag bei ihm. Ach, du warst sogar bei ihm? Ja, am Samstag. Ja, und? Gefällt er dir noch? Ja, klar. Aber so klar ist das nicht. Du wirst lachen. Ich habe mir vorher so viel Gedanken gemacht, was ist, wenn ich dem gegenüberstehe und da ist nichts. Mhm. Ich dachte, das wäre so. Mhm. Und komme da hin und das war gar nicht richtig. Mhm. Es war was ganz anderes. Es war irgendwie anders. Ich kann es nicht erklären. Es war nie wie das, was ich jemals gespürt habe. Es ist unglaublich und unbeschreiblich. Und also, es besteht natürlich jetzt die Gefahr, dass ihr da in eine Illusion hineingeht, weil ihr euch ja de facto nicht kennt. Ihr wart Kinder. Du kennst diese Person als erwachsene Menschen fast gar nicht oder gar nicht und er kennt dich auch nicht. Und dann ist die Frage, ob das kompatibel ist, ob es zusammenpasst. Keine Ahnung. Aber, ich meine, wenn du jetzt sagst, ich will es auf jeden Fall versuchen, ihr habt jetzt Zeit genug, euch zu schreiben, du kannst ihn offensichtlich besuchen ab und zu. Ja, dann lass es doch mal langsam und vorsichtig angehen, Susanne, und dann guckt man mal weiter. Vielleicht merkt ihr ja doch nach einer gewissen Zeit, irgendwie, da passt es nicht so gut und hier auch nicht. Weißt du, ich habe nur Angst. Wir sind damals als Kinder getrennt worden und ich habe wirklich Angst, dass uns jetzt wieder irgendwas trennt. Man ist zwar erwachsen, aber man ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Da ich schon mit Panikattacken behaftet bin, habe ich natürlich auch merkwürdige Gedankengänge. Also Angst, dass einer stirbt oder so? Ja, zum Beispiel, dass ich jetzt nur noch abtrennen kann, weißt du, und dass ich dann wieder nicht verstehe, mit zusammen aber was, sein kann. Aber was bleibt dir anders übrig, als es zu versuchen? Weil ich bin auch schon echt total verzweifelt. Entschuldigung. Ja, aber Susanne, freut dich doch erstmal, dass du ihn gefunden hast. Ich freue mich ja auch. Ja, und du guck mal. Einfach schwierig. Ja, jetzt wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen. Weißt du, man kann ja nicht, da war man dann am Samstag, war ich da, ganz viele andere Menschen waren da auch, man hat fast kaum was verstanden, eine Glasscheibe dazwischen, das ist schon ganz schön hart. Ja, ich weiß, das ist nicht so einfach. Weißt du, nee, und also, wenn du dann Panikattacken hast und du musst dich dieser Tortur da unterziehen, ich meine, du wirst ja vorher komplett durchsucht und eine Schleuse nach der nächsten und irgendwie, das war schon hart für mich. Ne? Ich konnte nächtelang nicht schlafen. Bist du denn im Moment in Behandlung? Ja, schon. Also ich meine, bei 25 Jahren habe ich immer mal wieder Therapien schon gemacht. Also, aber irgendwie ist das alles komisch. Für die Panikattacken, auch wenn du schon so lange in Behandlung bist, möchte ich, dass meine Psychologin mit dir spricht. Was die andere Sache anbelangt, Susanne, lass es langsam angehen. Und versuch dich mal mit ihm, dass ihr euch aneinander gewöhnt. Und ich würde mir jetzt nicht die schlimmsten Sachen schwarz malen, was passieren könnte. Aber wie will man sich denn gewöhnen, wenn man sich nicht haben kann, weißt du? Naja gut, aber ihr könnt ja Briefe schreiben. Susanne, du hast jetzt so lange auf ihn gewartet. Vielleicht gehen die nächsten 2 Jahre dann auch relativ gut rum und ihr könnt ja schreiben und ihr besuchst ihn mal und so weiter. Ich schlage vor, du legst auf, die Heike ruft dich an und ich drücke euch ganz einfach mal die Daumen. Vielleicht ist das ein spätes, aber ein ganz großartiges Glück. Ja, es ist unglaublich unbeschreiblich und irgendwie alles merkwürdig. Ja, ich wünsche euch alles Liebe und alles Gute, Susanne. Bitte leg auf und wir melden uns gleich. Dir. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Michael, 63. Guten Morgen, Michael. Michael, 63, guten Morgen. Michael ist entweder nicht da oder er hat das Handy daneben gelegt. Ich glaube, er ist wirklich nicht da. Hallo, hallo? Nee, dann machen wir weiter mit Till. Und Till ist 19. Guten Morgen, Till. Moin, Domian. Hallo, Till. Schlechte Leitung, höre ich schon. Moment, ich mache einmal ganz kurz den Lautsprecher aus und halte nur für die Warteschleife kurz an. Das wäre super. Jetzt müsst ihr mich besser verstehen. Sehr gut. Über was reden wir, Till? Nochmal über das Thema vom Anfang der Sendung, über die AfD. Ah, und die Landtagswahlen. Ja, genau. Mhm. Aus welchem Bundesland rufst du an? Ich komme aus Schleswig-Holstein, also ich habe das alles von außen mitverfolgt. Genau, nur beobachtet. Ja. Ja. Bin aber selber politisch aktiv in der FDP und war dadurch doch sehr eingebunden und habe vieles mitbekommen. Ich meine, ihr seid ja die großen Gewinner neben der AfD. Ja, also wir sind auf jeden Fall auch Gewinner mit 2 von 3 Landtagen. Wir haben auf jeden Fall gezeigt, dass wir durchaus noch eine Rolle spielen und auch wieder wahrgenommen werden. Ja, das ist doch schon ein ganz schöner Erfolg für die Partei, sich wieder so zurückgekämpft zu haben. Wie siehst du denn das sehr hohe Abschneiden der AfD? Also ich finde es nicht überraschend. Mhm. Also wer überrascht war nach den letzten Wochen, hat irgendwie die Augen verschlossen, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich finde es trotzdem traurig, weil ich habe in meinem persönlichen Umfeld auch einige Leute gehabt, die AfD gewählt haben, schon 2014 bei der Europawahl. Mhm. Und wenn man sich mal mit denen wirklich unterhalten hat, ohne Vorurteil und ohne zu sagen, du hast irgendwelche rechten Rattenfänger gewählt, sondern erstmal gesagt hat, ja, die wollen das und das, in der Europolitik stehen sie da, in der Flüchtlingspolitik stehen sie da. Und dann hat man das noch mit einigen Aussagen und Zitaten untermauert und dann waren die eigentlich immer relativ schnell überzeugt, dass die AfD vielleicht doch nicht das geringere Übel ist als die etablierten Parteien. Weil das sind eigentlich alles Menschen gewesen, die enttäuscht waren vom aktuellen Kurs der Bundesregierung und auch von darauf deuten ja auch viele, deuten ja auch viele Untersuchungen hin, dass ein ganz großes Protestwählerpotenzial dahinter steht. Ja, und also ich persönlich glaube, dass man die Menschen nicht dadurch abhält, die AfD zu wählen, indem man sagt, dass sie irgendwelchen Rattenfängern nachlaufen, sondern dass man sich mit denen unterhalten muss und das durchaus ernst nehmen muss, auch wenn es vielleicht schmerzt, mit Leuten zu reden, die irgendwie Flüchtlinge als Dreck sehen. Aber ich glaube, dass man nur dann eine Chance hat, die wieder einzufangen, wenn man trotzdem ernsthaft mit denen redet. Also, euer Parteichef Lindner hat gestern irgendwo in irgendeinem Interview was sehr Vernünftiges gesagt, finde ich. Er hat gesagt, wir sollten jetzt aufhören, mit Schaum vor dem Mund herumzulaufen und wütend darüber zu sein, sondern wir sollten uns jetzt mit denen auseinandersetzen. Und streiten. Und ich glaube, das ist das Allerbeste, was man tun kann. Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe da auch einen eigenen Spruch, der ist auch von, ich sag mal so, ein bisschen abgekupfert und verbindet auch viele Positionen von Leuten aus der Partei. Das ist, dass Demokratie der Markt der Meinungen ist und die AfD an diesem Markt nicht gewinnen kann, wenn man sie dann teilnehmen lässt. Mhm. Und also ich habe es mitbekommen jetzt auch, oder möchtest du erst mal fragen oder soll ich? Ja, ich wollte fragen, was du glaubst, wie ist denn deine Prognose? Gut, das ist jetzt noch alles sehr, sehr, sehr im Nebel gestochert, aber für die Bundestagswahl 2017, da kann auch viel passieren, das ist mir klar. Mhm. Aber dennoch, komm, wir spinnen mal so ein bisschen rum. Was glaubst du, wie stark die werden? Also ich glaube, es gibt ja zwei Situationen. Einmal, alles geht so weiter wie bis jetzt und die Großkoalition versucht das auszusitzen. Dann sehe ich die realistisch irgendwo zwischen 15% und 20%. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Das wäre, ja, da würde ich auch nicht glücklich drüber. Mhm. Der andere Fall ist, dass man jetzt eben anfängt, auch in der CDU so die CSU-Einflüsse wieder, ich sag mal, mehr zuzulassen, dass man vielleicht auch eine Obergrenze mal realistisch ins Gespräch bringt, weil, also. Also, Herr Seehofer trat ja heute schon sehr fulminant auf, unter anderem auch im ZDF. Mhm. Und fordert eine klare Kurskorrektur. Ja, genau. Und also ich glaube, wenn man das noch vielleicht auch für Merkel noch gesichtswahrend irgendwie durchsetzen kann, dass dann die AfD vielleicht sogar bis zur Bundestagswahl schon wieder unter der 5%-Hürde verschwunden ist. Das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr träumerhaft sein, aber ich glaube nicht, dass sie noch zweistellige Ergebnisse erzielen kann. Also wir haben ja gesehen, was für eine Explosion damals die Piraten hatten. Ja. Und dann waren die auch, weil sie einige strategische Fehler gemacht haben oder weil man merkte, dass sie nicht viel zu sagen haben und kein vernünftiges Programm hatten und so weiter, waren sie entzaubert und sie waren weg. ähnlich. Ja, viele Leute haben jetzt den Vergleich mit den Piraten angebracht, aber ich glaube, dass das noch ein bisschen, dass man sich das damit zu leicht macht, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die Piraten hatten halt so Datenschutz, Internet, Copyright, das damals mit der Europäischen Union auch hochgekocht ist. Mhm. Und ich glaube nicht, dass die Flüchtlingskrise in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder, ja, soweit das Thema heruntergespielt wurde, dass die Leute die AfD nicht mehr wählen. Das ist recht, Tim. Also ein Problem, das ich persönlich sehe, wenn die Leute jetzt nicht nur bei den Landtagswahlen die AfD wählen, sondern auch bei der nächsten Bundestagswahl, vielleicht in 4 Jahren nochmal bei der Landtagswahl, dann sind es auch irgendwann Stammwähler von der AfD. Mhm. Und dann kriegt man die irgendwann noch nicht mehr eingefangen. Okay, soweit wollen wir jetzt gar nicht spekulieren und wollen das gar nicht hoffen. Gut, Till, kurze Meinungsäußerung von deiner Seite zur Wahl. Ich danke dir sehr herzlich und alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, zweiter Versuch mit Michael von gerade, 63. Hallo Michael. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. So, da bist du. Ich grüße dich sehr herzlich. Ja, ich dich auch. Zwei Sätze vielleicht mal zu dem ersten Redner von heute Abend und eben meinem Vorredner. Mhm. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass wir einfach mal deutlich sehen, wie viele Leute dann AfD wählen. Besser offen als verdeckt im Untergrund. So wissen wir, wir können ja auf die Statistiken irgendwo zählen in Deutschland, die sind ziemlich realistisch. Es sind sehr viele Protestwähler dabei und einen rechten Rand haben wir, da gibt es gar kein Deutung drüber. Gut, und man kann auch sagen, so ist eben Demokratie. Die Partei ist zugelassen und die kann gewählt Solange werden. Solange sie zugelassen ist, und gewählt, wir wissen ja, in Karlsruhe läuft im Augenblick ja auch das Verfahren gegen die NPD. Mhm. Ich halte es für falsch, und ich bin 63, komme aus der Nachkriegsgeneration, ich halte es für falsch, sowas zu verbieten, sondern eher gucken, wer ist dabei, wer bekennt sich offen dazu, viel besser. Da können wir mit umgehen, da können wir uns auseinandersetzen, die können wir irgendwo packen. So, jetzt zu deinem... viel unangenehmer, aber mein eigenes Thema heute. Genau, zum Thema, Michael. Letzte Woche war eine junge Dame bei dir am Telefon, die sich, meine ich, zu Recht auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch aufgrund vielleicht ihrer Jugend sehr entrüstet darüber gezeigt hat, wie viel Lebensmittel weggeworfen werden. Ah ja, am Freitag. Das war eine Angestellte von einem großen Supermarkt. Richtig. Und die das sehr kritisierte, dass jeden Abend irgendwie eine halbe Palette voll oder ich weiß nicht, das war irgendwie eine große Menge an Brot, an Obst, an Fleisch, an abgelaufenen Joghurtbechern und so weiter weggeworfen werden. Also ich bin sowohl in der Lebensmittel Herstellung unterwegs gewesen und auch in der Lebensmittelverteilung, sprich in Filialbetrieben, an leitender Position. Mhm. Bin gleichzeitig auch Mitglied der Tafeln und kann dazu nur sagen, also das Erste, was ich muss mal... Moment, kurze Frage. Du bist jetzt im Moment auch in leitender Position in einem Supermarkt? Jetzt nicht mehr. Nicht im Supermarkt, sondern ich war im rückwärtigen Dienst. Aber ich kenne die ganze Hose von vorne bis hinten. Erst müssen wir mal einen Zaun brechen für die ganzen Lebensmittelmärkte von A bis Z wirklich, egal ob klein, ob groß, ob Filialunternehmen oder nicht, alle beteiligen sich wirklich sehr intensiv an den Tafeln. Das sagte die Anruferin ja auch, aber sie sagte, so viel können die Tafeln gar nicht aufnehmen, wie wir wegschmeißen. Das ist die eine Seite, dass man das wirklich nicht kann. Auf der anderen Seite kommt etwas anderes dazu. Wir werden vom Gesetzgeber, sowohl von der europäischen Seite als auch von der deutschen Seite, unheimlich eingeschränkt. Mhm. Das heißt, vor ein paar Jahren, das ist vielleicht noch im Köpfen einiger, und du wirst dich vielleicht auch daran erinnern, du hast ja nicht die erste Sendung darüber gemacht, es musste für ein Wahnsinnsgeld, mussten Kühlwagen angeschafft werden, damit man Lebensmittel weiter transportieren durfte. Es wurde unter Strafe gestellt. Die Tafeln haben darunter teilweise sehr gelitten, weil wir ja auch verschiedene, du weißt es vielleicht besser als viele andere, aber ich sag's einfach mal, da sind die Kirchen beteiligt, es gibt eigenständige Vereine und. Okay, wenn du jetzt sagst, das ist ein politisches und gesetzgeberisches Problem, okay, dann muss das halt kritisiert werden. Dann können das nicht die... kritisiere ich auch ganz deutlich. Was wäre denn dein Vorschlag, was man mit diesen übermäßig vielen Essensresten, die alle noch gut und verwertbar sind, was man damit machen könnte? Also ich kann da nur sagen, die Tafeln dürfen nicht annehmen. Wir haben ganz viele private Spender, die von Festivitäten kommen und sagen, wir haben hier noch total komplette Tabletts mit Lebensmitteln, unangefasst, sogar abgedeckt. Gibt's nur eins, verteilen an Obdachlosenstützpunkten. Man weiß meistens in den Städten, wo sich Obdachlose auch aufhalten. Okay, aber jetzt reden wir über das, was im Supermarkt weggeschmissen wird. Im Supermarkt, alles was offen ist, diese Ware darf nicht weitergegeben werden. Wir würden sie ja gerne nehmen, wir dürfen sie ja nicht nehmen. Das heißt, die Tafeln nehmen, Moment, das verstehe ich nicht, die Tafeln nehmen nicht ein Brot an, was nicht mehr verkauft werden kann? Brot geht, aber wenn es zum Beispiel um Lebensmittel geht, wie Salate. Okay, wie gesagt. Frischfleisch, was in der Theke liegt, was man gerne abgeben würde, darf nicht sein. Okay, das geht nicht, aber Obst geht. Obst geht, also Joghurtbecher gehen auch. Joghurtbecher gehen natürlich, das ist ganz klar, aber alles offene Ware, so muss man es vielleicht am besten deklarieren, das geht nicht. Und also generell offene Ware geht nicht und wenn private Festivitäten von großen Veranstaltungen da sind, egal ob das in Frankfurt ist, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, in Wiesbaden, in Mainz, da sind wir schon ganz oft gefragt worden, was machen wir damit? Dann müssen wir immer sagen, ihr müsst irgendwo hingehen, wo es Obdachlosenheime gibt, dann fahrt ihr dahin und dann fragt ihr die Obdachlosen selbst, ob ihr sie annehmen dürft. Okay, aber das ist offensichtlich... Offensichtlich ist das nicht die Lösung, weil es gar nicht so viele oder weil es kompliziert ist, das zu organisieren oder vielleicht gar nicht so viele Obdachlosenheime gibt, um das auch noch alles aufzuessen. Das ist richtig und dazu muss man sagen, also ich kann jetzt die ganz neuen Zahlen nicht sagen, aber in der EU-weit werden 90 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich weggeworfen. So, nun kam am Freitag in dem Gespräch die Idee auf, die Supermärkte könnten doch eine halbe Stunde vor Schließen der Läden diese Lebensmittel, die am Abend nicht mehr verwertbar sind, verschenken. Das dürfen wir auch nicht. Das ist ja genau das Problem. Das warum ist ja, nicht? Da sitzt ja der Gesetzgeber wieder dahinter. Ich darf sie ja noch nicht mal verschenken. Warum nicht? Dein Mitarbeiter, nein, die Lebensmittelmärkte dürfen das nicht. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe Schadensersatzprozesse in unserer Company, so sage ich mal, miterlebt. Mhm. Die gingen bis in die Spitze rein. Da wurde aus Mülltonnen Joghurt rausgeholt. Und dann hieß es anschließend, kam der Rechtsanwalt und sagte, ja, mein Mandant hat sich den Magen verdorben und da der Hof nicht komplett abgeschlossen war, nicht richtig umzäunt, auch mit Dach oben drüber, sodass wirklich keiner reinklettern konnte, hatten wir das Problem hinterher, wir mussten okay, den Schaden erwecken. Okay, das ist ja noch ein anderes Thema, wenn man die Sachen aus dem Müll herausnimmt. Aber mein Vorschlag war ja gerade, ich habe es wiedergegeben vom Freitag, dass man die Sachen dann regulär an der Theke verschenkt, eine halbe Stunde vor Schließung der Geschäfte. Das darf man als Company nicht machen. Warum nicht? Das lässt der Gesetzgeber nicht zu. Der verbietet den Geschäften, Dinge zu verschenken? Sobald es sich um Lebensmittel handelt, geht es nicht. Aber worin besteht der Unterschied, ob ich jetzt für das Hackfleisch, was man auch noch kaufen kann bis 9 Uhr oder bis 10 Uhr, da 2 Euro nehme oder wenn ich sage, nee, das können Sie jetzt so haben? Lieber Jürgen, da gibt es ja ganz irrsinnige Geschichten, zum Beispiel, dass man einen Kassenbon EU-weit bis 9,34 Meter oder sowas hinter der Kasse aufheben muss. Kennt keiner, aber es ist so. Also ja? Ich höre daraus, das liegt nicht in der Macht der Supermärkte. Wenn, dann müsste das eine politische Lösung sein. Es kann nur eine politische Lösung sein und das ist ja das Problem, was die Politik in der Zwischenzeit sehr schön auf diese ganzen sozialen und karitativen Unternehmungen abgewälzt hat, die sagt, naja, ihr macht das, wir laufen damit gut, wir müssen die Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig werden wir auch noch wieder eingeschränkt. Michael, danke für deine Meinungsäußerung zu diesem Thema, zu diesem interessanten Leben. Guten Abend oder besser gesagt morgen und eine gute Sendung. Dankeschön, tschüss Michael, ciao. Ja, tschüss. 1:33, ihr Lieben. Und am Mittwoch heißt unser Thema, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Nacht. Ich möchte gerne mit euch über die Nacht reden, über die Zeit, in der wir uns jetzt hier gerade alle befinden. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, für die die Nacht etwas Besonderes ist oder vielleicht auch etwas Wichtiges. Also arbeitet ihr nachts? Wenn ja, was arbeitet ihr? Macht ihr nachts ausgefallene Sachen, die vielleicht so auch niemand wissen sollte oder wissen darf? Habt ihr nachts ein zweites Leben? Könnt ihr grundsätzlich sagen, ob die Nacht etwas Zauberhaftes, etwas Faszinierendes für euch hat oder vielleicht doch etwas Schreckliches? Und was ist euch in den Nachtstunden schon alles passiert an schrecklichen Sachen oder vielleicht auch an sehr schönen Sachen? Thema Nacht, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch wie immer gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung und natürlich während der Sendung anrufen. Thema Nacht. Heute Freitagnacht, wie immer montags. Hier ist Markus. Markus ist 54. Guten Morgen, Markus. Hallo, grüß dich, Jürgen. Hallo, Markus. Ich habe mal einen Vorschlag. Es gibt jetzt keine Osterpause, keine Sommerpause mehr. Wenn du am Jahresende aufhörst, dann musst du durchmachen. Kleiner Scherz. Ja, kleiner Scherz. Gönn uns die kurze Verschnaufpause. Gut. Nee, ich rufe an, weil ich zu einem Thema anrufe, das vor 2-3 Wochen bei dir in der Sendung mal ein Thema war. Und zwar geht es um Amputation. Ich hatte 2004 einen Unfall. Ich bin von der Leiter gefallen, habe mir den Fersenknochen getrümmert. Das war damals von der orthopädischen Seite relativ problemlos. Habe ein paar Schrauben reingedreht, war okay. Aber dann ist in die Wunde eine Infektion reingekommen, also schon 2004. Also Infektion, der berühmte Krankenhauskeim? Genau, ja. Genau. Mhm. Und es war schon 2004, also die Option, dass das linke Bein, also unterhalb vom Knie, abgenommen werden muss, damit also nicht die Infektion den ganzen Körper belastet. Wie lange hat man versucht, die Infektion zu behandeln? Ja, damals hat man also hammermäßige Antibiotika gegeben. Es hat auch geholfen und es hat auch 10 Jahre gehalten. Ach. Und jetzt seit also 2-3 Jahren geht's wieder los. Also dass diese Infektion in dem Sprunggelenk, in dem inzwischen versteiften Sprunggelenk, wirklich mir deutlich zu schaffen macht. Das heißt, Markus, dieser Keim hat geschlafen und du hast nichts gemerkt davon. Ja. Der ist bis zu einem Minimum reduziert worden und du hast gedacht, du wärst gesund. Genau. Und der war auch nicht mehr im Blut nachweisbar. Genau. Du musst dir das so vorstellen, diese Keime, gerade vor allem so im Sprunggelenk, die kapseln sich ab, wie wenn du eine Plastiktüte rumstülpen würdest. Und irgendwann platzen die auf. Und das ist vor vier Jahren, erstmals passiert. Und dann wird der ganze Körper mit Keimen überschüttet. Geflutet. Genau. Und das geht aufs Herz, auf die Nieren, auf die Lunge, auf die Milz, also auf alles, was du dir vorstellen kannst. Das heißt, du hast jetzt im ganzen Körper diese Keime? So ist es, ja. Und wenn ich dann so eine explosionsartige Ausbreitung der Keime habe, dann kriege ich innerhalb von 2 Stunden 40 Fieber. Also Schüttelfrost und also ich kann nicht mal mehr mich bewegen von der Couch zur Toilette, weil es wirklich nicht mehr geht. Du bist also eine schwere Grippe ist Pillepalle gegen das, was ich dann empfinde. Aber das Bein, der Fuß ist noch dran. Ist noch dran, ja. Er stand damals zur Amputation war im Gespräch, ihr habt es nicht gemacht, weil es schon gut war. Im Nachhinein könnte man sagen, hättet ihr es mal gemacht, wäre es nicht wieder ausgebrochen. Und jetzt steht es halt wieder an. Jedes Mal, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe oder zu meinem Chirurgen, ist ihr Fuß noch immer dran. Aber kann man denn jetzt durch eine Amputation überhaupt noch etwas machen, wo die Keime schon im ganzen Körper sind? Ja, die Mediziner sagen, also Medizin ist in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also wenn wir den Fuß jetzt abnehmen, dann wird es wahrscheinlich besser. Weil das Nest der Keime, wenn man es vielleicht mal profan ausdrückt, im Fuß ist, sich befindet. Ah ja. So ist es. Und diesen Schritt, jetzt einen Termin im Krankenhaus auszumachen und zu sagen, Jungs, ich komme jetzt und dann schneidet ihr mir den Fuß ab, ist schwierig. Wie? Und da hast du vor ein paar Wochen also auch eine Hörerin, glaube ich, dran gehabt, wo du dann so beschrieben hast, dass sie das erste Mal diesen Stummel dann gesehen hat. Also ich weiß es nicht, was ich sagen soll. Auf der anderen Seite, letztes Jahr der deutsche Meister im Weitsprung war Unterschenkel amputiert. Ja, naja, da gibt's ganz tolle Geschichten. Weltweit. Auf der anderen Seite, ich habe letzte Woche eine Frau kennengelernt, wo ich begeistert bin. Die hat 2009 und 2011 hat die einen Marathon in Hamburg als schnellste Frau unter 3 Stunden absolviert. Also eine super geile Zeit. Unterschenkel amputiert. Nein, normal. Normal, 2009, 2011 war die ganz kerngesund. Und 2011 wurde dann bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert. Mhm. Seit 2013 sitzt sie im Rollstuhl, kann nicht mehr Auto fahren, kann ihren eigentlichen Beruf nicht mehr ausüben wie Architektin, weil sie kann nicht mehr auf Baustellen und sowas. Mhm. Und jetzt halte ich fest, sie ist 48 und trainiert für die Paralympics in Rio. Ach. Sie rudert jetzt. Also sie ist also ja, das ist schon irre. Also das sind dann solche Menschen, die mich begeistern. Die auch Mut machen können, obwohl es wahrscheinlich Ausnahmemenschen sind, die das so schaffen. Aber egal, zum Mut machen sind sie, glaube ich, sehr geeignet. Aber Markus, nochmal auf dich jetzt zurückzukommen. Ja. Wie oft hast du denn diese Fieberanfälle, von denen du gerade erzählt hast? Ja, alle 2 Monate, alle 3 Monate. Was machst du dann? Ich liege einfach auf der Couch und hoffe, dass es bald vorbeigeht. Und mein Hausarzt sagt dann, ja, wer weiß, wie viele solche Schübe du noch überlebst. Nimmst du denn jetzt auch sehr starke Antibiotika ein? Nee, ich nehm keine mehr. Ich habe jetzt auf homöopathische Mittel umgestellt. Ich habe einen Honig aus Neuseeland. Der kostet 250 Milliliter, 53 Euro. Das ist ein sogenannter Maluga-Honig. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass der ein bisschen Linderung oder ein bisschen Besserung verschafft. Mit solchen Honigpräparaten werden auch in Deutschland die älteren Patienten, die sich wundgelegen haben, eingerieben, mhm, weil Honig wirklich antiseptisch wirkt. Mhm. Wäre denn die Amputation wirklich so das allerletzte Mittel? Gibt es nicht doch noch andere medizinische Vorgehensweisen, was man machen könnte, abgesehen jetzt mal von der homöopathischen Behandlung? Du, ich glaube, in 7, 8, 9, 10 Kliniken von Hamburg bis Murnau in der Unfallklinik. Mhm. Die haben alle gesagt, du musst dich auf einen Krankenhausaufenthalt von Minimum 1 Jahr einstellen. Mhm. Und dann wissen wir nicht, wie der Erfolg ausschauen wird. Ach so, Minimum 1 Jahr, um eine intensive Behandlung zu machen, in der Hoffnung, den Keim tot zu kriegen. Genau, so ist es. Ah, ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste 1 Jahr im Krankenhaus liegen. Dann muss man abwägen, 1 Jahr Krankenhaus liegen, sich behandeln lassen. Dann ist noch die Frage, was das für eine Behandlung ist, ob die kompliziert für den Körper ist, ob das schwierig ist. Mit gewissen Risiken verbunden und mit Hautverpflanzung und weiß der Teufel was weiß ich nicht alles. Und dann in jedem Arztbrief, egal wo ich war in Hamburg, ich war in Berlin, ich war in, wie gesagt, in München, als letzter Satz steht dann, ja, als Ultima Ratio ist dann die Amputation. Hast du denn mal mit einem Arzt die reden immer relativ offiziell und abwägend, aber manchmal gibt es auch Momente, wo man mit einem Arzt mal so quasi unter 4 Augen redet. Gibt es einen Ratschlag, einen richtigen Ratschlag, dass ein Arzt sagt? Nee. Nee. Nee. Also ich habe so den wirklich Eindruck, vor allem in den letzten Jahren, schaut jeder Arzt nur auf sein Fachgebiet, was es dann für gesamtheitsmedizinische Aspekte gibt, das interessiert kein Schwein. Wenn du das noch so länger so hinziehst, du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, welche Gefahren bestehen? Ja, also es kann wirklich sein, wenn ich den nächsten Fieberschub kriege, dass ich den nicht überlebe. Das ist ganz einfach. Und das muss man jetzt abwägen. Genau. Das muss man abwägen. 1 Jahr Krankenhaus, Amputation oder das ganz große Risiko eingehen, ich nehme Honig und lasse es alles so laufen und sterbe vielleicht bald. Das ist der Zwiespalt. Mhm. Wohin tendierst du? Zum Honig? Ja. Mhm. Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Also gut, wenn ich die Story wieder mit der Frau mit der Multiple Sklerose erzähle, dann ist ein abgenommenes Bein Pillepalle. Mhm. Also im Vergleich dazu, weil wenn das weg ist, dann ist gut. Mhm. Verstehst du? Aber den Schritt zu machen, und das war auch damals deine Hörerin, wenn du dann das erste Mal das siehst, also ich weiß nicht, wie es mir da geht. Ja, das ist wahrscheinlich für alle amputierte für fast alle amputierte Horror, das dann zum ersten Mal zu sehen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon mit sehr vielen anderen Amputierten gesprochen, die das Beste daraus gemacht haben und ein ganz normales Leben führen. Wahrscheinlich ist es der Weg, der richtige ist. Dass man dann sagt, okay, ich gehe den Schritt jetzt und besorge mir dann alle mögliche medizinische Unterstützung und schau dann, dass ich mein Leben also weiter irgendwo in die eigene Hand nehme. Ich war früher Sportler, ich habe Zehnkampf gemacht, ich habe Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt und das kann ich jetzt halt mit dem Fuß überhaupt nicht mehr. Und das wäre natürlich für mich schon ein Traum, selbst mit Prothese, wenn ich dann sage, okay, genau. Ich kann mal wieder in die Berge gehen zum Wandern. Also ich kann dir da wirklich keinen Rat geben. Da kann man auch gar keinen Rat geben. Dann kann man hier nur mal denken, ich versetze mich in die Lage hinein von dem Menschen. Mhm. Vielleicht würde ich auch in die Richtung tendieren, wie du es gerade gesagt hast, den harten Weg zu gehen und dann ihn mit der großen Hoffnung zu verbinden, ich werde mich an das neue Leben gewöhnen und ich werde vielleicht sogar ein normales Leben führen können. Ja. Ich glaube, es gibt auch gar keinen anderen Weg. Ich habe zwei erwachsene Kinder, auf die ich super stolz bin. Mit dem Honig wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, aber ja, ich weiß es nicht. Ich will das nicht kleinreden. Es sind halt Strohhalme, an denen man sich festhält. Weißt? Markus, ich wünsche dir von Herzen eine gute Entscheidung für dein Leben. Und, wird nicht leicht. Und die richtige Entscheidung, vor allen Dingen auch die rechtzeitig richtige Entscheidung. Ja, genau. Das ist ja das Wichtige. Genau. Von Herzen alles Gute, Markus. Gucken wir mal. Also bis dann. Super. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Dirk, 48, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Dirk. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass gleich mal durchkommen. Ne? Was ist dein Thema, Dirk? Erstmal Respekt an dich, dass du dir das alles anhörst, was die Leute hier so erzählen. Ja, mein Thema, Mama. Mama? Ja, ich weiß halt nicht, wie das bei euch da funktioniert, ob du schon irgendwelche Infos hast. Nee, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur dein Alter. Okay. Folgende Situation, Mama liegt im Krankenhaus, soll Bein abgenommen bekommen. Wie alt ist die Mutter? Die wird jetzt 74. Und ich habe sie 15 Jahre nicht besucht, aufgrund der Tatsache, ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen, also abgehauen. Habe mein Leben in Griff eigentlich bekommen. Eigentlich habe ich. Und warum bist du damals abgehauen? Weil meine Eltern immer nur gesoffen haben. Ah, verstehe. Also das war ein klarer Grund. Du hast das nicht mehr ausgehalten. Ja, klar, logisch. Irgendwann ist mal Sabbat und Jetzt hast du 15 Jahre keinen Kontakt zu deiner Mutter gehabt. Ja, offiziell. Inoffiziell habe ich immer einen Bruder. Ich habe 7 Brüder. Und mit einem habe ich Kontakt, der informiert mich immer, wenn irgendwas Schlimmes ist. Oder wenn irgendwas gebraucht wird. Gebraucht heißt kohlemäßig. Das heißt, dann gibst du Geld, oder wie? Genau. Ach so. Also Geld für die Mutter oder für die Eltern? Ja, für die Mutter oder für den Stiefvater. Erzähl mal weiter. Ja, Problem ist, Schwiegermutter ist, die ich sehr gemocht habe, vor ein paar Wochen gestorben. Und da macht man sich schon Gedanken, ob man den Kontakt wieder aufleben lassen sollte. Ich verstehe. Oder nicht. Das heißt, du hast sie jetzt im Krankenhaus auch noch nicht besucht. Nein, warum? Nein, habe ich nicht. Nein. Sie hat ein Bein abgenommen bekommen, sagst du? Nein, das wird jetzt die Woche passieren. Was für eine Erkrankung hat sie denn? Das weiß ich gar nicht. Ich kann dir sagen, dass die total kaputt ist durch den Alkohol. Ist denn der Zustand lebensbedrohlich schon? Ja, lebensbedrohlich ist eine gute Frage. In dem Alter ist, glaube ich, ach, das ist eine schwere Operation immer lebensbedrohlich, ne? Naja, vor allen Dingen, wenn du sagst, zu Recht, wenn sie so lange Alkohol getrunken hat in großen Mengen, ist natürlich der Körper ruiniert. Die ist platt. Also meine Mutter ist platt. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also die trinkt ja nur. Hat sie jetzt bis zur Einlieferung ins Krankenhaus auch noch getrunken? Ja, trinkt immer noch. Genau. Dirk, hat sie denn in den letzten 15 Jahren mal versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Nein, ich bin der Böse von den sieben. Liegt daran, die hat ich weiß nicht, wie alt ich da war, 4, 5, hat einen neuen Mann kennengelernt. Und mein Papa ist halt, ja, der Böse. Der lebt noch? Mein Recht, weiß ich nicht, ist auch ein Alkoholiker. Den habe ich mal mit 18 gesucht, gefunden, gesehen, dass er getrunken hat und bin dann gegangen. Ist mir egal, ob der tot ist. Das weiß ich jetzt nicht. So, das heißt, sie hat keinen Kontakt versucht, mit dir aufzunehmen. Und du hast es aber auch nicht versucht mal in den 15 Jahren. Doch. Ich hatte das mehrmals probiert. Den ersten Jahren. Dann war ich auch da und dann, es gibt so eine Schlüsselsituation, wo ich Schlüsselsituation. Da war ich aus mit ein paar Freunden, hat meinen Schlüssel in der Gaststätte vergessen. Ich weiß ja, dass meine Mutter ist so eine Nachtfrau. Das heißt, sie ist immer, weiß nicht, um 13 Uhr, 14 Uhr aufgestanden und war dann bis nachts 3, 4 Uhr morgens wach. Und dann habe ich sie um 12 Uhr angerufen und gesagt, pass mal auf, ich habe meinen Hausschlüssel vergessen. Ich glaube, jetzt kann ich Schlüsseldienst holen. Ich komme kurz vorbei, übernachte bei dir und das ist alles gut. Und dann hatte mein Stiefvater gesagt, es wäre heute unpassend, was ich natürlich super fand. Das heißt, man hat kein Problem aufgelegt und dann war das Thema erledigt. Die hat dich quasi abgewiesen oder die haben dich abgewiesen. Genau. So, und jetzt stellt sich die Frage, nach all den üblen Sachen, schlechte Vergangenheit und keine schönen Erinnerungen, aber die Mutter steht vielleicht kurz vor dem Sterben, soll man nochmal die Hand reichen? Genau. Dirk, ich finde in solchen Situationen fast immer ja, das sollte man. Ja, Frage ist, warum? Ja, vielleicht, weil du dir hinterher, wenn sie tot ist, in irgendeiner Form Gedanken machst. Und du hast ja jetzt schon angefangen, Gedanken dir zu machen, nachdem die Schwiegermutter gestorben ist. Ich finde das eine sehr große menschliche Geste von dir, wenn du es machen würdest. Wenn sie dich wieder abweist, dann ist das Urteil endgültig gesprochen. Wenn ich jetzt hingehe, weiß ich ja, dass sie wieder Friede, Freude, Algo liegt ja im Krankenhaus, durchzahlt, alles gut. Verstehst du, was ich meine? Wenn sie zu Hause wäre, wäre es was anderes. Aber jetzt ist ja wieder eine Extremsituation. Es wird wieder was benötigt, finanziell. Aber ansonsten nichts. Was? Das heißt, du solltest Geld dorthin bringen, mitnehmen? Ja klar, ich überweise das klar. Sie hat ja nichts. Aber das machst du. Muss er das Krankenhaus bezahlen. Aber das machst du schon. Ist gesetzlich versichert. Ja. Aber du unterstützt sie, habe ich das richtig verstanden, du unterstützt sie doch sowieso schon, oder? Ja, aber inoffiziell, über meinen Bruder. Und was musst du da im Krankenhaus bezahlen? Sie ist doch versichert. Ich habe jetzt erstmal 300 Euro überwiesen, also ihm 300 Euro, damit sie die ersten Kosten übernehmen kann. Aber sie ist doch krankenversichert. Ja, aber sie kriegt ja nicht alles bezahlt. Wenn sie Besuch bekommt, wenn sie unten runtergeht, sich mit den Leuten da, meinen Brüdern Kaffee trinkt oder meinen Tanten oder das ganze Gesorgs für mich, kostet ja Geld. Also du bist sehr zwiegespalten, ob du hingehen sollst. Ich weiß nicht, ob ich hingehen soll, weil ich auch nicht weiß, ob es jetzt, ihr habt gerade zufällig vor mir diesen Mann gehabt mit den amputierten Beinen. Mhm. Der sagt, wo du dann sagtest, es gibt viele, die leben dann weiter. Mhm. Gut, sie ist 40, 74. Ich bin mir sehr unschlüssig. Mhm. Aber du kannst doch über ihren Zustand sicher noch Näheres erfahren über deine Brüder, oder? Ja, nur über einen. Gut, über einen kannst du Näheres erfahren. Genau, richtig. Ich würde es an deiner Stelle so machen, Dirk, wenn du mitbekommst, dass es wirklich sehr ernst ist und das so im Raum steht, dass sie vielleicht sogar stirbt bald, dann würde ich hingehen. Da brichst du dir keinen ab. Frage ist, wenn sie mir dann wieder einen reinwirbt, dann... Dirk, dann ist es... Dann ich gebe dir vollkommen recht. Du dann, hast, im Prinzip hast du recht. Ja, dann ist es wirklich endgültig und dann hat sie ihr Urteil über ihr Leben wirklich endgültig gesprochen. So würde ich es sehen. Es gibt ja immer die Situation, dass man quasi auf dem Sterbebett doch nochmal jemandem die Hand reichen sollte. In der Regel ist das, finde ich, auch gut. Es gibt sicher Ausnahmefälle, wo man das nicht machen muss, wo das so dramatisch kaputt ist und wo so viele schlimme Dinge passiert sind, da muss das nicht sein. Aber du rufst an und du legst das Thema auf den Tisch und dir ist das Thema in den Kopf gekommen durch die Schwiegermutter. Das zeigt mir, dass dich das beschäftigt. Und deshalb denke ich, dass du den Schritt schon machen solltest. Ich will dir nicht aufreden, aber es ist so mein Gefühl. Mhm. Bist du verheiratet? Ja. Was sagt denn deine Frau? Die darf dazu nichts sagen. Die darf dazu nichts sagen? Nein. Warum nicht? Weil es meine Sache ist. Oh, du bist aber hart. Ja, muss ich dazu in dem Fall sagen, ja, bin ich verdammt hart. Magst du es kurz erklären, warum das nötig ist? Weil meine Frau nicht weiß, was alles in der Vergangenheit, also in der Jugend, Kindheit, alles passiert ist. In eurer Familie, zwischen dir und deiner Mutter und dem Stiefvater? Genau. Aber warum hast du das denn bei deiner Frau verschwiegen? Als ich meine Frau kennengelernt habe, war ich 24. Da hatte ich mein Leben schon fast im Griff. Das war für mich uninteressant. Mhm. Danach habe ich eine Dame geheiratet, wir haben uns kennengelernt. Mhm. Dreiviertel Jahr später haben wir geheiratet. Jetzt habe ich 4 Kinder. Und sie hat dich auch nie so... Es kam eigentlich nie auf den Tisch. Komisch, dass sie dich nicht irgendwann mal gefragt hat, Dirk. Sie hat mich immer gefragt, was Mama... Ich habe gesagt, ich möchte keinen Kontakt zu denen und hat sie akzeptiert. Mhm. Na gut, Dirk. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt, aber das ist nur meine Meinung. Du musst es für dich natürlich selbst entscheiden, was für dich das Richtige ist. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung. Danke dir. Alles Gute, Dirk. Auf Wiederhören. War mal schön, mit dir geredet zu haben. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss, Dirk. Ciao, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Daniel Paulmann. Und ich sag euch nochmal kurz unser Thema. Übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Nacht. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, für die Nacht etwas Besonderes ist, etwas Wichtiges ist und die in der Nacht schon mal etwas sehr Dramatisches oder Schräges oder sehr Schönes erlebt haben. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de. Morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe pünktlich morgen mit der freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr morgen natürlich auch ab 0 Uhr schon anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.